Kundgabe 2780. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.06.1943. Liebesausstrahlung Gottes. Sein Wort. Die unmittelbare Ausstrahlung Gottes auf ein Erdenkind, die sich im Empfangen seines Wortes äußert, ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Geschöpfe im engsten Zusammenhang mit ihrem Schöpfer stehen, dass also Gott das, was er geschaffen hat, ewiglich nicht mehr von sich lässt, dass es wohl scheinbar isoliert in der Schöpfung steht, jedoch stets und ständig von seinem Willen gelenkt, von seiner Fürsorge betreut und von seiner Kraft gespeist wird, also untrennbar mit ihm verbunden bleibt. Die Kraftzuwendung und göttliche Fürsorge vermag der Mensch nicht eher zu erkennen, bis ihm seine Zugehörigkeit zu Gott voll bewusst ist. Dann aber gibt Gott sich mitunter offensichtlich kund, das heißt, er lässt seine Kraftausstrahlung sichtbar in Erscheinung treten durch außergewöhnliches Übermitteln von Geistesgaben, die über seine Liebe, Weisheit und Allmacht und sein göttliches Wirken Aufschluss geben. Gott äußert sich selbst, indem er sein Wort einem Erdenkind zuströmen lässt, das seine Zugehörigkeit zu Gott zutiefst erkannt hat und sich nun ihm hingebend zur Verfügung stellt. Und daraus ist zu ersehen, welch großer Wert solchen Kundgaben beizumessen ist, weil sie das unmittelbare Wirken Gottes bezeugen. Zwar werden die Menschen, die den Zusammenhang zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen leugnen wollen, auch diesem Wirken Gottes Unglauben entgegensetzen. Sie werden niemals die Kraftströmung aus dem geistigen Reich anerkennen, und folglich werden ihnen auch die geistigen Ergebnisse kein Beweis sein dafür, dass Gott in engster Verbindung steht mit seinen Geschöpfen. Diesen aber kann auch kein zwingenderer Beweis geliefert werden. Es muss der Mensch selbst die Erkenntnis gewinnen, wozu ihm Gelegenheit genug geboten ist, wenn er sich nur aufmerksam umsieht. Offensichtlicher aber kann er sich nicht äußern, als so er selbst im Wort zur Erde herniedersteigt, das heißt, sein göttliches Wort direkt einem Erdenkind vermittelt, um durch dieses die Menschheit aufzuklären. Er spricht mit den Menschen wie ein Vater mit seinen Kindern. Er unterweiset sie wie ein Lehrer seine Schüler. Er bringt sich ihnen so nahe, dass sie ihn erkennen müssen, so sie nur willig sind. Aber er drängt sich ihnen nicht auf, denn seine Gabe ist überaus kostbar, und er will, dass sie begehrt wird. Und darum kann er auch die Menschen nicht überzeugen, die dieses, sein außergewöhnliches Wirken nicht anerkennen wollen. Er gibt unentwegt, und seine Gabe ist zu erkennen, so wie sich der Wille des Menschen nicht dagegen stellt, bevor er geprüft hat. Denn die Entgegennahme der Gaben von oben ist ein ungewöhnlicher Vorgang, der eine Kraft voraussetzen muss, die irdisch noch nicht ergründet worden ist. Und es muss der Mensch eine geistige Kraft anerkennen, die Urheber dessen ist, was als Wort Gottes den Menschen vermittelt wird. Und diese Kraft ist die unmittelbare Ausstrahlung Gottes, durch die er sich selbst zu erkennen gibt denen, die ihn erkennen wollen. Er zeigt sich den Menschen offensichtlich, das heißt, sein Wirken ist in jeder Gabe zu erkennen, die nun zur Erde kommt, denn es atmet eine jede Kundgabe die tiefste Liebe Gottes, der sein Wort nur deshalb zur Erde leitet, um den Menschen zu helfen in größter Not. Und wo die Liebe erkennbar ist, dort ist auch Gott selbst. Und wo Gott selbst ist, dort ist auch seine Liebesausstrahlung zu spüren. Es offenbart sich Gott durch sein Wort. Amen.